zweites Kapitel, gelesen von Schalkmar. Die beiden alten Herren saßen schon im kleinen Wohnzimmer, als die Hausfrau Varnarva und der Mosessow hineinführte. Die Mehrzahl der anderen Gäste befand sich im Saal. Man plauderte, spielte Klavier und versuchte zu singen. Die Bisjukina, welche sich sonst überall zu Hause fühlte, hatte nicht den Mut, ihren Kavalieren ins Wohnzimmer zu folgen. Da ihr andererseits die Gesellschaft der Damen nicht sympathisch war, nahm sie nahe der Tür Platz. Das Wohnzimmer war ein schmaler Raum. Auf dem Sofa vor dem Tisch saßen Tuganow und Tabarosso, während der sanfte Belfdao, Darjanow und der Kreisadelsmarschall Bladamassow auf Stühlen Platz genommen hatten. Abchiller stand hinter einem leeren Sessel und stützte die Hand auf die Lehne. Die Besucher bemerkte, wie der Mosessow das Zimmer betrat, sich höchst ehrerbietig verneigte und, was wohl keiner für möglich gehalten hatte, plötzlich auf Tabarosso zuschritt und um seinen Segen bat. Am meisten erstaunt darüber war wohl Vater Savelisch selbst. Er wusste im ersten Augenblick nicht recht, was er tun sollte, und als er den Gast den erbetenen Segen erteilte, sah man ihm die Verwirrung deutlich an. Als der Mosessow aber seine Hand küssen wollte, verlor der Propst so vollkommen die Fassung, dass er mit einer schnellen, energischen Bewegung der Mosessows Hand nach unten zog und so fest drückte und schüttelte, als wäre es die Hand seines besten Freundes. Der Mosessow bat auch Zachary um seinen Segen und der sanfte Benfktao erwies sich diesmal findiger als Tabarosso. Er teilte dem Gast nicht nur den Segen, sondern schob auch ganz ungeniert sein gelbes Händchen an den Mund des Abenteurers. Einmal im Zuge ging der Mosessow nun auch auf Abchilla zu, um sich von ihm auch segnen zu lassen. Aber dieser machte einen gewandten Kratzfuß und meinte, »Ich bin bloß der Kohn.« Hierauf drückten sie einander die Hände und Abchilla lud der Mosessow ein, sich in dem Lehnsessel, hinter dem er stand, bequem zu machen. Der Mosessow jedoch lehnte diese Ehre höflich ab und setzte sich auf den zunächst stehenden Stuhl, während Präbudenski den hergebrachten Anschauungen seiner Richtung treu bleibend sich möglichst weit entfernte, um gegenüber der weit geöffneten Saaltür Platz zu nehmen. Hiermit wollte er erstens andeuten, dass er mit der Gesellschaft im Wohnzimmer nichts gemein habe, und dann konnte er von seinem Platz aus die Bisjukina sehen, welche alles hören sollte, was er sagte. Der Lehrer empfand die dringende Notwendigkeit, sein Ansehen wiederzuheben, welches durch das Erscheinen der Mosessows stark beeinträchtigt worden war, und wartete auf eine günstige Gelegenheit, Streit vom Zaun zu brechen, und der Bisjukina, wenn auch nicht die Überlegenheit seines Geistes, so doch wenigstens die Reinheit seiner Überzeugung zu beweisen. Und da derjenige, welcher Streit sucht, in jedem Wort einen willkommenen Anlass erblickt, so brauchte Varnarva auch nicht lange in Schweigen zu verharren. Ende des zweiten Kapitels, gelesen von Schalkmar.